MDR Figaro. Hörspiel. Kochshows sind in. Jeden Morgen wacht Stella neben ihrem Mann auf und sofort schaltet sie den Fernseher ein und lässt sich von einem Koch zeigen, wie sie zum Beispiel einen Karpfen ausnehmen soll. Dabei interessiert sich die Hausfrau gar nicht fürs Kochen, wohl aber für den charmanten, unverschämt gut aussehenden Koch. Und auch das Liebesgeflüster, das sich zwischen ihr und diesem Bild von einem Mann entspinnt, ist nicht das, was sie eigentlich von ihm will. Denn Stella hat eine Mission. Wie die aussieht, das erfahren Sie nun im Hörspiel Stella und der Koch der österreichischen Autorin Patricia Brugs mit Christiane von Pöhlnitz und Cornelius Obonia. Uhr. Der Wecker läutet. Ich stehe auf. Paul bleibt noch liegen, während ich ins Bad gehe, mir das Gesicht wasche, die Zähne putze und mich anziehe. Und du gehst hinunter ans Ufer und vernimmst das Orakel der Fußbarsche. So ein Schwärmen am Morgen. Diese Irokesen. Diese fischbäuchig überdampfenden Erdspalten. Diese Plappermäuler, diese Fernsehfische, diese halluzinierenden Wasserratten. Drei Leben hat der Fisch und Blut fließt über den Tisch und sie wedeln herzzerreißend mit den roten Flossen. Du weißt, wenn du ihnen den Rücken zukehrst, werden sie dir mit den Hammerlagen das Herz herausreißen. Stella und der Koch von Patricia Brugs. Unten in der Küche schalte ich den Fernseher ein. Wir haben eine geräumige Küche mit Essplatz und Blick auf den Garten. Ich decke den Tisch fürs Frühstück. Kurznachrichten. Fetzen von Sturmfluten aus einem anderen Winkel der Welt schwappen an mein Ohr und verlaufen sich heiter und windig in lokalen Wetterprognosen. Mich interessiert das nicht. Ich falte Servietten, lege Messer darauf, stelle Teller, Butter, Käse und Marmelade auf den Tisch, toaste das Weißbrot, mache 2 Tassen Kaffee, wie jeden Tag. Und ich warte. Sobald aus dem Fernseher die Kennmelodie ertönt, klopft mein Herz vor Freude. Die Fernsehkochshow. Paul kommt herein, küsst mich auf die Stirn und nimmt mir gegenüber Platz. Morgen, Stella. Morgen. Gut geschlafen? Naja, es geht. Gibst du mir mal die Butter? Hier. Danke. Herzlich willkommen zu Frischer Fisch auf dem Tisch. Wie immer live aus auf dem Bildschirm erscheint lächelnd der Koch ohne Unterleib und nickt mir verstohlen zu. Der Toast ist mir heute etwas zu dunkel geraten. Und der ist wunderbar. Knusprig. Der ist zu hart. Ich mag das so. Na dann werde ich ihn morgen mal ganz verbrennen. Stella. Ist doch nur Spaß. Möchtest du Käse? Später vielleicht. Paul und ich sind seit 16 Jahren verheiratet. Wir haben keine Kinder. Und das ist gut so. Unsere Ehe ist eine stille Bucht. Ein verschwiegener Winterhafen, in dem zerbrechliche Boote träumend schlafen. Zuerst mal muss der Fisch geschuppt werden. Schneiden Sie die Bauch-, Rücken- und Afterflossen mit einer Küchenschere möglichst tief am Ansatz ab. Danach packen Sie den Fisch am Schwanz und schuppen mit dem Messer Rücken in Richtung Kopf. Ach Stella, kannst du das nicht mal ausmachen? Was? Bei diesem Koch im Fernsehen. Wieso? Er geht mir auf die Nerven. Jeden Morgen das Gleiche. Wieso? Er kocht doch immer was anderes. Aber er kocht und das reicht. Und was soll er denn sonst tun? Schließlich ist das ja sein Beruf. Zum Ausnehmen schneiden Sie dem Fisch mit einem scharfen Messer den Bauch auf. Drehen Sie den Fisch dazu auf den Rücken und stechen Sie das Messer in die Afteröffnung. Nun die Bauchhöhle behutsam bis zum Kopf öffnen. Damit die Eingeweide nicht verletzt werden, führen Sie bitte das Messer möglichst flach. Ich verstehe nicht, weshalb du dir das ansiehst. Es gefällt mir. Ja, was? Das Kochen. Aber du kochst doch gar nicht gern. Nein, aber ich sehe gern dabei zu. Ich finde es hochinteressant, was der Koch da macht. Mit dem Fisch zum Beispiel. So, jetzt die Bauchseiten auseinanderziehen und mit den Fingern die Eingeweide entweder an der Afteröffnung oder am Schlund lösen. Und jetzt achten Sie bitte darauf, dass die Galle nicht verletzt wird. Die bittere Gallenflüssigkeit kann den Fisch ungenießbar machen. Kannst du es mir zuliebe wenigstens ein bisschen leiser drehen? Ja, sicher. Paul hat sich in den Jahren unserer Ehe nicht verändert. Er ist immer noch der freundliche, zuverlässige, gut aussehende Mann, den ich damals geheiratet habe. Nicht einmal sein Haar ist nennenswert grau geworden. Immerhin geht er auf die 50 zu. Paul strahlt jene Art von Männlichkeit aus, die nichts mit Abenteurern und Buschpiloten zu tun hat. Unverschämtes Grinsen, Staub, Schweiß und Motoröl, sondern mit tadellos sitzenden Anzügen, extra flachen Armbanduhren und einem guten Zahnarzt. Ja, in diesem Punkt ist Paul im Laufe der Jahre noch kostbarer geworden. Ein ausgesprochener Glücksfall. Na, sehen Sie, wenn Sie die Gallenblase versehentlich doch angestochen haben, dann waschen Sie den Fisch unter fließendem Wasser rasch und gründlich aus. Wirst du heute spät nach Hause kommen? Ich weiß noch nicht. Ich rufe dich an. Ich möchte abends kochen. Fisch? Mach dir keine Mühe. Ich mache mir gerne Mühe. Forelle, Zander, blau oder nach Hausfrauenart. Stella? Mhm? Hast du dir mal überlegt, ob du nicht wieder arbeiten gehen möchtest? Wie kommst du denn jetzt darauf? Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich habe den Eindruck, dass du dich langweilst. Entschuldige bitte, du bist ja den ganzen Tag im Büro. Woher willst du wissen, ob ich mich langweile? Der Koch. Was? Na, dieser Koch. Was hat denn der Koch damit zu tun, ob ich mich langweile? Du wärst früher nicht im Traum auf die Idee gekommen, Kochsendungen im Fernsehen anzusehen. Ach, na bitte, da siehst du, was eigentlich alles entgeht. Stella, komm, lass uns vernünftig darüber reden. Aber nicht jetzt. Bitte, Paul. Der Fischfond. Ich darf den Fischfond nicht verpassen. Aber ich finde... Paul, schon, bitte. Die Zwiebeln schälen, würfeln, ja, so wie ihr schon vorbereitet, und in Butter glasig dünsten. So. Mit Weißwein ablöschen. Ich nehme dazu einen Chardonnay. Sie können natürlich nehmen, was Sie bevorzugen. Petersilie und Pfefferkörner hinzufügen. So. Und mit Wasser aufgießen. So, jetzt Fischköpfe und Gräten hinzugeben und das Ganze 30 Minuten kochen. Paul legt den Arm um meine Schulter und drückt mich ein wenig. Er ist ein guter Mensch, davon bin ich fest überzeugt. Der Koch belauscht uns. Er zieht die Augenbrauen hoch, hält das Kochmesser in die Kamera und deutet auf die glatte, beidseitig geschliffene Klinge. Ich verstehe die Botschaft, aber ich ignoriere ihn. Er soll ruhig ein bisschen leiden. Ja, ich lege noch ein Schäuflein nach, fasse Paul am Ärmel seines Hemdes, ziehe ihn zu mir herunter und küsse ihn mit Zunge, damit es sich auszahlt. Ich kann das gut, wirklich. Ich spüre Pauls Körper, der wie Wasser auf mich zufließt. Ups, ups. Stella, jetzt nicht. Ich muss ins Büro. Na dann geh. Jetzt lass das, Stella. Komm, nimmst du die Finger damit? Ja, na gut, wenn du das willst. Es geht nicht darum, ob ich das will. Ich habe einen Termin. So oder so ähnlich nach diesem Muster laufen unsere Morgen beim Frühstück ab. Seit einem halben Jahr. Seit ich diese fabelhafte Kochsendung entdeckt habe. Paul ist sexuell erregt, der Koch schäumt vor Wut und ich bin rundherum glücklich. Die lebenden Krebse werden unter fließendem Wasser kräftig gebürstet und gewaschen. So, stellen Sie einen großen Topf Wasser mit Salz und Kräutern zum Kochen auf. Meine Damen, Dill passt immer, ja, aber auch Estragon oder Thymian. Nachdem Paul gegangen ist, stehe ich vom Tisch auf, nehme meinen Kaffee und mache es mir vor dem Fernseher gemütlich. Sobald das Wasser kocht, werfen Sie die Krebse einzeln und mit dem Kopf voran in den Topf. Hm? So. Und warten Sie bitte, bis das Wasser wieder siedet, bevor Sie den nächsten Krebs dazugeben. Ja, nur so können Sie sicher sein, dass die Tiere auf der Stelle getötet werden. Die blauen Augen des Kochs legen sich auf mich. Ich lächle ihn an. Und er setzt diese freundlich nachsichtige Miene auf, die mir zu verstehen gibt, dass er bereit ist, mir alle Sünden in der Küche zu vergeben. Hallo Stella. Hallo. Wie geht es dir heute? Gut geht es mir. Fein. Ja, das finde ich auch. Und? Was und? Müsste mir nichts zu sagen? Ich habe dir eine Menge zu sagen. Ach ja? Ja, aber glaub mir, das willst du alles gar nicht wissen. Na schön. Trotzdem musst du mir jetzt wenigstens berichten, ob dir gestern die Forelle nach Müllerinart gelungen ist. Nein. Weshalb nicht? Weil ich keine Forelle nach Müllerinart zubereitet habe. Na, aber Stella, ich habe es dir gezeigt. Die Forelle mit Zitronensaft beträufeln, salzen, mit Mehl bestäuben und in Butter braten. Das ist doch so einfach. Mag sein. Wie hast du sie denn gemacht? Gar nicht. Ich habe keine Forelle gemacht. Sondern? Hey, Moment, was soll das? Ist es ein Verhör? Ich will wissen, was du gekocht hast, mehr nicht. Das geht dich nichts an. Das geht mich sehr wohl etwas an. Schließlich mühe ich mich ab, dir das Kochen beizubringen. Ach, also gut. Tiefkühlpizza mit Schinken und Käse. Hm? Bist du jetzt zufrieden? Oh, Stella. Na, bitte, ich hab doch gleich gewusst, dass dich das aufregt. Wozu sitzt du denn überhaupt hier bei mir, wenn du dir nichts beibringen lassen willst? Ich habe so meine Gründe. Ach, und die wären? Das verrate ich dir nicht. Kann es sein, dass du mit mir flirtest? Sehe ich so aus? Ja. Du musst es ja wissen. Und ob ich das weiß, ich kenne dich und deinesgleichen. Meinesgleichen? Was glaubst du, wie viele einsame Frauen es gibt, die vor dem Fernseher sitzen? Keine Ahnung. Hunderte, Tausende. Ah, und die warten alle auf dich? Denkst du, sonst würde man um 9 Uhr früh eine Kochsendung im Fernsehen bringen? Es soll ja auch Männer geben, die um 9 Uhr früh fernsehen. Die sehen sich keine Kochsendungen an. Ich verstehe. So ist es brav. Und du meinst, ich bin auch so eine? Ja, so eine bist du auch. Ich bin verheiratet. Dein Mann ist eine Schlaftablette. Oh, er bezahlt die Fernsehgebühr und finanziert damit deinen Job. Vergiss das bitte nicht. Na und? Ich kann ihn trotzdem nicht leiden. Da kommen sie ans Ufer geschwommen. Schon von Weitem kannst du sie hören. Diese Suppenfische. Ein silbriges Raunen und Unken, ein anschwellender Gesang. Reichlich rot, reichlich grün, wächst in unserem Garten. Unsere Liebe ist die Braut, mag nicht lange warten. Zirpen sie mit gespitzten Lippen und setzen sich den Brautschleier auf das Köpfchen. So ein schrilles Kichern hinter vorgehaltenen Flossen. Ein Maulen und Munkeln. Und du fragst dich, was das nun wieder zu bedeuten hat. Bei Fischen, die gefüllt werden sollen, schneidet man die Rückengräte hinter dem Kopf und vor dem Schwanz ab. Und dann zieht man das Grätengerüst samt den Eingeweiden heraus. So. Paul und ich haben uns kennengelernt, da war über die Sache mit Lidi bereits Gras gewachsen. Es war September und abends, als ich Paul auf einer Party begegnete. Purer Zufall. Wir standen gemeinsam am Balkon und rauchten. Zwischen den freundlichen Belanglosigkeiten, die wir tauschten, bemerkte ich, dass er mich aufmerksam beobachtete. Sein Blick durchdrang meine Oberfläche, schlich sich in mich ein und löste ein Gefühl erwartungsvoller Erregung in mir aus. Die Überzeugungskraft der Testosterone, der verbotene Blick in die Abgründe unserer Seelen, vielleicht auch nur die Zerstreuung der Langeweile eines Mannes und einer Frau auf einem fremden Balkon. Wer weiß. Der Kopf des Fisches wird mit einem scharfen Messer abgetrennt. Stella, hey. Oh. Du träumst. Habe ich was verpasst? Ja, ich habe dir gezeigt, wie man Fische entgrätet. Wir waren doch eben noch bei den Krebsen. Das war nur ein kleiner Einschub. Jetzt sind wir wieder bei den Fischen. In Ordnung. Du passt nicht auf. Ich bemühe mich. Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Nicht bei den Fischen und den Gräten und den Köpfen. Wie soll ich das verstehen? Tja, wie würdest du es denn gerne verstehen? Darf ich es mir aussuchen? Nein, aber du darfst raten. Na gut, Du denkst an mich. Stimmt. Und weiter? Du legst aber heute ein ordentliches Tempo vor. Hast du was dagegen? Ganz und gar nicht. Ich hatte nur den Eindruck, du willst es lieber diskreter. Du weißt schon, ohne dass man darüber spricht. Du verschwendest unsere Zeit. Du denkst daran, dass ich dich ausziehe und hier auf dem Küchentisch mit dir... Falsch. Zu schnell? Vielleicht. Hilf mir. Versuch es noch einmal. Du denkst daran, wie du mich kriegen kannst? Schon besser. Soll ich es dir verraten? Nein, dann verdirbst du mir den Spaß daran. Ich verstehe nicht, warum Köche heute im Fernsehen so aussehen, als kämen sie gerade vom Einkaufen am Markt. Mit Jeans und buntem Polohemd, was ich nicht nur an einem Koch, sondern unter allen Umständen scheußlich finde. Mein Fernsehkoch ist da keine Ausnahme. Obwohl er mindestens so alt ist wie Paul, ist seine Kleidung in erbärmlicher Weise auf jugendlich sportlich getrimmt, sein Ton jovial, sein Haarschnitt verwegen. Und er ist auf einsame Frauen spezialisiert. Naja, mir ist das nur recht. Was Besseres hätte ich mir nicht wünschen können. Stella? Hm? Darf ich dich was fragen? Ja. Wie ist deine Ehe? Gut. Wirklich? Oh ja. Das glaube ich dir nicht. Verstehst du was davon? Wovon? Von der Ehe. Na, aber sicher. Du lügst. Nein. Und? Bist du glücklich verheiratet? Das tut nichts zur Sache. Tut es schon. Du warst insgesamt 3-mal verheiratet und jedes Mal ging es schief. Wieso weißt du das? Zeitung, Zeitschriften, du bist ein berühmter Koch. Ich habe so einiges über dich gelesen. Deine erste Frau hast du aus einem Bordell in Asien geholt, mit ihr 2 Kinder gekriegt und später hast du sie dann deinem Freund überlassen, weil du deine zweite Frau heiraten wolltest, mit der du dann die Klatschspalten erobert hast. Allerdings hat sie dich nach 5 Jahren verlassen. Deine Karriere hat ein bisschen an Schwung verloren, also hast du als Nummer 3... Ja, schon gut, schon gut, schon gut, meine allwissende Stella. Lassen wir die Details, sagen wir wertfrei. Ich habe Erfahrung mit Ehefrauen. So kann man es auch nennen. Und meine Erfahrung sagt mir, dass bei dir etwas nicht ganz stimmt. Oh ja, ich könnte ein schwaches Herz haben. Oder einen Mordplan. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, als Ehefrau. Du kannst mich nicht auf eine falsche Fährte führen. Es hat etwas damit zu tun, dass du auf mich scharf bist. Oh, du bist ja ganz schön von dir eingenommen. Ich kenne die Frauen. Glaubst du vielleicht nur. Und ich weiß, was an mir dran ist. Das wiederum bezweifle ich nicht. Und du weißt es auch, Schätzchen. Sonst würdest du nicht jeden Vormittag mit mir verbringen. Du willst was von mir. Aber du hast keine Ahnung, was es ist. Kochen lernen bestimmt nicht. Nach der Geschichte mit Lidi war ich eine Zeit lang nicht drauf aus, mit Männern zusammen zu sein. Bis auf einen konnte zwar keiner was dafür. Trotzdem reagierte ich auf Männer mit stechenden Magenschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühl. Ich weiß, das erscheint übertrieben, aber mich hat das alles sehr mitgenommen. Es dauerte ein Dreivierteljahr, bis sich dieser nervöse Zustand legte. Danach begann ich wieder mit Männern zu schlafen. Ich war nicht sehr nett zu ihnen. Das änderte sich erst, als ich Paul getroffen habe. Nach dem Putzen spülen Sie den Fisch innen und außen noch einmal unter kaltem Wasser ab. Was muss ich tun, um dich glücklich zu machen? Da wirst du schon noch drauf kommen. Ah, Stellas Geheimnis. Das zieht bei mir nicht. Wollen wir wetten? Ich lasse dich zur Strafe gleich Kartoffeln schälen. Oh, das macht mir nichts aus. Für niedere Küchendienste eigne ich mich hervorragend. Aha. Und wofür sonst noch? Finde es heraus. Na gut. Mach den obersten Knopf deiner Bluse auf. Ah, so läuft das jetzt. Sch, sch, sch, sch, sch. Tu, was ich dir sage. Wenn es weiter nichts ist, bitteschön. Zufrieden? Noch einen Knopf, Stella. So? Ja. Immerhin kann ich mir jetzt vorstellen, dass unter der Klosterschülerinnen Bluse Brüste liegen. Komm, komm, komm, komm, beug dich ein wenig vor. Ja, so ist es gut. Aua, auf! Du hast dich in den Finger geschnitten. Ja, ja, sehr witzig, sehr witzig. Allerdings, ein ungeschickter Koch. Freut mich, dass du dich darüber so amüsierst. Ui, ich werde mich noch viel besser amüsieren. Das verspreche ich dir. So oder so ähnlich laufen meine Vormittage mit dem Koch ab. Seit ich eines Morgens im Fernsehen zufällig auf ihn gestoßen bin. Es gibt Dinge, auf die man sein halbes Leben lang wartet, ohne es zu wissen. Und wenn man sie dann wie ein Geschenk auf dem Tablett serviert bekommt, kann man nur vor Glück die Augen schließen und sich bedienen. Wir sind einander Schritt für Schritt näher gekommen, langsam und behutsam zu Beginn. Manche Dinge muss man mit Bedacht zu ihrem Ziel führen, ohne Eile, ohne Ungeduld. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als seine Gefühle zu verstecken und in Fesseln zu legen, damit sie keinen Schaden anrichten und aus Unachtsamkeit die Sache vermasseln. Aber wenn die Zeit kommt, muss man bereit sein. Wenn Sie mit dem Säubern des Fisches fertig sind, dann kommt das Säuern. Dazu verwendet man Zitronensaft oder, wenn Sie haben, milden Weinessig. Durch das Säuern wird das Fischfleisch fester und schmackhafter. Du bist heute alleine beim Frühstück. Mhm. Wo ist dein Mann? Schon im Büro. Wie schön. Ich bin froh, wenn er nicht da ist. Ach ja? Er geht mir auf die Nerven. Du ihm auch. Wieso hast du ihn eigentlich geheiratet? Weil er nett zu mir war. Weil er nett zu dir war? Ja. Um Himmels Willen, das ist doch kein Grund. Man heiratet nicht jemanden, weil er nett ist. Warum dann? Die meisten heiraten aus Liebe, Leidenschaft, weil Kinder kommen oder wenigstens aus Berechnung. Aus Berechnung sehe ich mir nur Kochsendungen an. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du im Leben ebenso ahnungslos bist wie in der Küche. Da könntest du dich täuschen. Stella, ich möchte für dich kochen und dich beschützen. Ist das ein Angebot? Wenn ich es mir so überlege, warum eigentlich nicht? Das kleine Herz der Fische ist schwarz. Diese betörenden Sibylle, diese Flussungeheuer, diese Plaudertaschen sind Schmatzen und Tratschen am Morgen, während sie die Sonne aus dem Osten über den Fluss ziehen. In blendendes Gleißen und Glitzern. Flüssig wie geschmolzener Stahl. Das dir einen schmerzenden, dunklen Fleck auf die Netzhaut senkt. Eine Warnung? Vielleicht. Fisch am Morgen, keine Sorgen. Singen sie fröhlich und zwinkern dir aus blau gefärbten Augen zu. Diese falschen Gesellen. Wenn du nicht aufpasst, werden sie dir den Bauch aufschlitzen und in deinen Eingeweiden ihre Zukunft lesen. Die Fische werden immer erst nach dem Säuern gesalzen. Und vergessen Sie dabei nicht, dass Fische mit Gefühl gewürzt werden sollen. Vor allem mit dem Salz empfiehlt es sich, sehr, sehr sparsam umzugehen. Was muss ein Mann machen, um dich zu erobern? Er muss es versuchen. Das ist alles? Ja. Allerdings kann ich nicht versprechen, dass es klappt. Keine besonderen Vorlieben? Dich zum Essen einladen? Essen? Ach, du liebes Bisschen, den Vorschlag kann auch nur ein Koch machen. Ja, entschuldige. Vielleicht dir Komplimente machen? Kann nicht schaden. Darf ich es probieren? Meinetwegen. Du hast schöne Beine, Stella. Da bist du nicht der Erste, der das sagt. Ja, das denke ich mir. Aber wenn wir schon davon reden, deine Beine haben Klasse. Lang und schlank, das gefällt mir sehr gut. Wie du da so vor mir sitzt, habe ich ausreichend Gelegenheit, sie zu betrachten. Und ich stelle mir vor, dass ich sie küsse, auf die Innenseiten deiner Schenkel. Oh, du langweilst mich. Oh, Spielverderberin. Du bist fantasielos. Willst du mich beleidigen? Wenn du bei so kleinen Dingen schon so empfindlich bist, wie ist es dann erst, wenn dir wirklich jemand etwas antut? Das ist mir noch nicht passiert. Oh, naja, man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ich habe Paul am 27. September, auf den Tag genau ein Jahr, nachdem wir einander auf der Party begegnet sind, geheiratet. Natürlich nicht nur, weil er nett zu mir war. Das habe ich bloß so gesagt. In Wahrheit habe ich mich in ihn verliebt, weil er nichts anderes im Leben wollte als ein schönes Haus und eine Frau, die jede Nacht an der Seite seines Herzens schläft. Den Rest der Zeit befasst er sich mit Firmenexpansions- und Gewinnmaximierungsstrategien seines fischimportierenden Unternehmens. Paul träumte Fische in Zahlen. Und er liebte mich von Anfang an mit der Zärtlichkeit und Gewissenhaftigkeit eines zuverlässigen Buchhalters. Das mag dürftig erscheinen, aber mir gab es die Sicherheit, dass mir nie etwas Böses mit ihm geschehen wird. Wie ist es denn so, wenn man ein berühmter Koch ist? Angenehm. Man kriegt den besten Tisch im Restaurant. Man kriegt die schönsten Frauen. Den besten Tisch. Die schönsten Frauen auf den Tisch. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Dass du es faustdick hinter den Ohren hast. Der Geschmack der Forelle hängt sehr stark von der Wasserqualität ihres Lebensraumes ab. Das Fleisch ist sehr zart, würzig und lässt sich leicht entgräten. Wieso hast du keine Kinder? Wieso sollte ich welche haben? Viele Frauen haben Kinder. Viele Frauen haben auch einen Hund. Und manche sogar einen Koch. Du musst wohl immer alles auf dich beziehen, hm? Was? Deine Kinder? Willst du vielleicht ein Kind von mir? Das hättest du gerne. Kannst du haben. Danke, nicht nötig. Als Mädchen wollte ich Kinder. Aber als ich erwachsen wurde, habe ich gesehen, was daraus wird und es mir anders überlegt. Hältst du die Menschen für so übel, Stella? Hältst du sie für glücklich? Bist du glücklich? Ich bin glücklich, dass ich nicht unglücklich bin. Und das genügt? Vollkommen. Schade. Ich finde, Kinder würden zu dir passen. Da sieht man mal, wie schlecht du mich kennst. Paul und ich haben uns nach der Hochzeit gut in unserer Ehe eingerichtet. Er hat seine Fische und Zahlen und ich hatte bis vor kurzem meine Entwürfe und Bauobjekte. Jetzt habe ich meinen Koch. An den Wochenenden liest Paul mir aus der Zeitung vor und führt mich in die besten Restaurants der Stadt. Wir wissen, was wir aneinander haben. Und in den Nächten finden wir zusammen in der routinierten, vertraulichen Leidenschaft zweier genügsamer Seelen. Die Abwesenheit von Schmerz ist das reinste Paradies. Sag mal, hast du immer schon vom Kartoffelschälen, Zwiebelschnipseln und Fischfiletieren geträumt? Nein, nein, nein. Als ich jung war, wollte ich nach Mexiko. Ah, und? Ich war dort. Sogar eine ganze Weile lang. Um dein Glück zu versuchen? Sozusagen. Hast du es gefunden? Wäre ich dann hier. Ich war völlig abgebrannt, als ich zurückkam. Hatte einen Berg Schulden. Das Pech eines Gringos. Ja, wenn du so willst. Geschieht dir recht. Danke. Wie nett von dir. Eine besondere Delikatesse bei Fischen sind die Bäckchen. Beim gegarten Fisch kann man sie ganz leicht hinter den Kiemendeckeln herauslösen. Sehen Sie so. Und dann wird man mit einem besonders zarten, saftigen Leckerbissen belohnt. Lidi war gerade mal 24, aber sie war am Ende. Nein, keine Drogen. Hatte sich bloß in den falschen Kerl verliebt. Das aber gründlich. Ein Trapezakt. Ohne Netz und ohne Sicherheitsleine. Prompt ist sie auch abgestürzt. Er ist mit ihr eine atemberaubende Nummer geflogen und dann, von einem Augenblick auf den anderen, hat er sie einfach losgelassen. Ich stand daneben und sah zu. Aber was um alles in der Welt hätte ich denn für sie tun können? Lidi war verloren. Erzähl weiter. Ich habe mich also nach Arbeit umgesehen und eine Stelle als Kochgehilfe in einem Hotel gefunden. Dort in der Küche habe ich den Bruder meiner späteren ersten Frau getroffen. Er ist mir monatelang in den Ohren gelegen, dass ich seine Schwester heirate, damit sie nach Europa kommen kann. Und weil du ein guter Mensch bist, hast du es ihm nicht abgeschlagen? Er hat mir leid getan. Er hat dir Geld gegeben. Sagen wir, er kam für die Unkosten auf. Er hat deine Schulden beglichen. Ja, ja. Ich hätte seine Schwester sonst nicht herholen können. Es gibt gewisse Einwanderungsbestimmungen und die haben auch mit Geld zu tun. Du bist also wirklich ein guter Mensch. Wir haben alle davon profitiert. Manan, meine Frau, ihr Bruder und ich. Wir machten ein eigenes Lokal auf. Mit seinem Geld? Ja, mit seinem Geld und mit meinen Ideen. Wir haben uns unseren Erfolg gemeinsam verdient. Und dann hast du dich abgesetzt. Stella, ich habe meiner Frau und ihrem Bruder das Lokal überlassen. Und gleichzeitig hast du deine Frau an deinen Freund abgegeben. Sie hatten sich ineinander verliebt. Ah, ja, wie praktisch. Wo du doch gerade auch eine neue Liebschaft und andere Pläne hattest. Sag mal, willst du damit etwas Bestimmtes sagen? Nein. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hattest also eine neue Frau und bald darauf einen neuen Job und ein Jahr später deine erste goldene Kochhaube im angesehensten Restaurantführer Europas. Und dann die ganzen Preise. Silberne Kochlöffel, bronzene Salzstreuer und wie sie alle heißen, sie fielen dir wie von selbst in den Schoß. Ich habe hart dafür gearbeitet. Aber nicht in der Küche am Herd. So siehst du nicht aus. Du schmeichelst mir. Fass es auf, wie du magst. Im Zweifelsfall zu meinen Gunsten. Hätte ich mir denken können. Ob du es glaubst oder nicht. Ich habe in dieser Zeit für mein Leben gerne gekocht und ich war gut darin. Sehr gut. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas Ordentliches zustande gebracht habe. Als du dich über das Wasser beugst, vernimmst du das Lachen der Fische. Da kommen sie auf dich zu. Diese messerwerfenden Schwestern, diese Trällern, Orakelfische. Drei Leben hat der Fisch. Ja, ja, das hast du schon gehört. Sie finden deine Ungeduld unangebracht. Aber sie verzeihen dir. Ja, ja. Ausnahmsweise, wie sie sagen. Und dann schlagen sie einander auf den Rücken und biegen sich vor Lachen. Ilse, Ilse, ach, er will sie, ja. Der Koch kriegt sie am Ende doch. Singen sie aus voller Kehle. Und du hast das unangenehme Gefühl, dass du ihnen wieder einmal auf den Leim gegangen bist. Möglicherweise sehe ich die Sache mit Lidi zu einseitig, weil ich dem Kerl die ganze Schuld in die Schuhe schiebe. Es gehören immer zwei dazu. Einer, der jemand fertig macht, und einer, der sich fertig machen lässt. Irgendwie stimmt das ja, aber irgendwie stimmt es auch nicht. Lidi war weder blöd noch labil, bevor sie sich in diesen Mann verliebt hatte. Und doch hatte sie keine Chance. Er wusste genau, was er von ihr wollte und wie er es bekommen konnte. In einer feuerfesten Form eine fein geschnittene Zwiebel in Olivenöl anbraten. So. Champignons hinzufügen. Und die frisch gehackten Kräuter, Salz und Pfeffer dazugeben. Und mit einer Tasse Fischfond oder Wasser aufgießen. Du machst ein Gesicht, als hättest du einen toten Fisch geküsst. Wo zum Teufel bist du gewesen? Wo soll ich gewesen sein? Es ist 10:50, du hast dich verspätet. Ja, das habe ich eben auch bemerkt. Du hast dich vorher noch nie verspätet. Ich habe telefoniert. Telefoniert. Kannst du das denn nicht nach der Sendung machen? Es war wichtig. Ich konnte es nicht verschieben. Ich mache es auch wieder gut. Ja, ja. Ach, vergiss es. Das hast du schon, du bist ja jetzt da. Hast du gedacht, ich komme heute nicht? Ja. Und mir ist klar geworden, dass ich das nicht aushalten würde. Ich habe begonnen, mich nach dir zu sehnen. Wir sehen uns doch ohnehin jeden Tag. Diese 40 Fernsehminuten sind mir zu wenig. Dann musst du deine Sendung eben verlängern. Ja. Mach nur Witze über mich. Entschuldige. Ich möchte mit dir zusammen sein, Stella. Nicht hier auf Sendung, alleine. Nur wir beide. Und wann immer du willst, zum Mittag, am Abend, in der Nacht. Hast du nichts Besseres zu tun? Wieso bist du immer so schnippisch? Kann man denn nicht einmal normal mit dir reden? Ich meine es nicht so. Dann gib mir eine Chance, Stella. Bitte. Ich werde es mir überlegen. Achten Sie beim Fischkauf immer darauf, dass Sie gute Ware bekommen. Bei frischem Fisch sollten die Augen prall und klar sein. Die Kiemen müssen rot sein. Ja? Graue oder gelbliche Kiemen deuten darauf hin, dass der Fisch nicht mehr so ganz frisch ist. Prüfen Sie auch die Haut. Die muss glänzen. Ja? Der Schleim auf der Haut soll klar und durchsichtig sein. Als ich den Koch am Bildschirm das erste Mal sah, habe ich ihn sofort erkannt. Auch wenn mein Koch jetzt viel älter ist. Natürlich kann ich mich nicht mehr fotografisch genau erinnern, wie Lidis Kerl damals ausgesehen hat. Geschweige denn mir vorstellen, wie er heute aussehen würde. Ich meine die speziellen Züge des Gesichts, die Haare, der Körper. Naja, es spielt auch keine Rolle. Es ist nicht das Blau der Augen. Es ist der spezielle Typ Mann, den ich unter allen anderen sofort erkenne. Erzähl mir von deinen Liebesgeschichten vor Mexiko. Ist zu lange her. Nicht eine, die dir in Erinnerung geblieben ist? Nicht wirklich. Denk nach. Also, wenn du so darauf bestehst, da fällt mir ein Mädchen ein, das mir gut gefallen hat. Nett. Ausgesprochen hingebungsvoll. Wir hatten eine Menge Spaß miteinander. Naja, immerhin. Sie war nicht die Schönste. Aber die Beste. Sie hatte zu flache Brüste und eine zu spitze Nase, weißt du? Aber sie machte das wett. Sie war sehr leidenschaftlich. Du bist widerlich. Ach, irgendwie bist du einfach widerlich. Stella, komm her. Bitte. Sei einfach still und lass mich deine Beine streicheln. Du musst kochen. Ich liebe dich, Stella. Wenn ich es mir so überlege, finde ich, dass der Koch etwas an sich hat, das meine Absichten zu durchkreuzen droht. Ich muss zugeben, er sieht nicht schlecht aus, wenn man sich das Polohemd mal wegdenkt. Aber das ist es nicht. Es ist etwas, das mir wie ein betörendes Gift allmählich unter die Haut sickert. Ein flirrendes Gefühl von Schwindel hinter meinen Schläfen. Während dieser Sud nun 10 Minuten kocht, bereiten wir die Fischfilets vor. Waschen, salzen und mit Zitronensaft beträufeln, nicht vergessen. Danach braten wir sie kurz in der Pfanne an. Ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Wieso fragst du? Aber so. Ich hatte den Eindruck, dass dich was bedrückt. Unsinn. Du siehst aber so aus. Mir geht es hervorragend. Na gut, dann habe ich mich wohl geirrt. Ja. Aber du bist sehr blass. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Stella. Hey, was machst du denn da? Was? Na, mit dem Fisch. Du machst den Fisch doch kaputt, wenn du ihn so in der Pfanne rumschubst. Willst du mir vielleicht sagen, wie ich kochen soll, ausgerechnet du? Na bitte, da haben wir es. Schon ist es passiert. Der schöne Fisch, wie der jetzt aussieht, angebrannt und zerfranst. Lass mich zufrieden, Stella. Du bist aber gereizt. Und du nervst. Was geschieht jetzt mit dem Fisch? Den Fisch zu dem Sud in die feuerfeste Form geben, mit einem 1/4 Liter Weißwein nochmals aufgießen und im Rohr gar ziehen lassen. Also, ich finde, du solltest ihn wegwerfen. Aber wahrscheinlich ist es auch egal. Das ist doch sowieso keiner, was du da im Fernsehen kochst, oder? Den Sud mit Eigelb und Obers zu einer sämigen Soße verrühren und mit Zitrone abschmecken. Die Sache mit Lidi hat mich damals ordentlich aus der Bahn geworfen. Lidi war meine Freundin von Kindheitstagen an. Wie eine Schwester, nur unkomplizierter. Und ausgerechnet ich war diejenige, die sie gefunden hat. Sie hatte sich mit dem Jagdgewehr ihres Vaters in den Kopf geschossen. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Sag mal, wie war das eben mit dem Sud? Hör zu, Stella. Entweder du passt auf, wenn es dich interessiert, dann brauchst du mich nicht 5-mal zu fragen, was ich denn hier mache. Oder wenn nicht, hältst du einfach den Mund und lässt mich in Ruhe arbeiten. Verstanden? Du hast aber heute wirklich schlechte Laune. Ach, was soll's? Hallo. Ich muss mir das eigentlich nicht ansehen, deine miese Stimmung. Ich kann den Fernsehapparat auch wieder abschalten. Das tust du nicht. Na, wollen wir es drauf ankommen lassen? Stella. Stella, Finger weg von der Fernbedienung. Warum? Weil ich dich darum bitte. Tut mir leid. Willst du mir nicht endlich sagen, was los ist? Vor ein paar Tagen hat einer beim Sender angerufen. Oh, ein Fan von dir. Das kann ja nicht so schlimm sein. Ich glaube kaum, dass das ein Fan war. Dann vielleicht jemand von der Küchenaufsichtsbehörde? Hygieneabteilung? Naja, sehr witzig. Könnte doch sein. Jemand, der behauptet, er hätte mit mir eine alte Rechnung offen. Die Zeit der Fische sei gekommen. Klingt interessant. Sag mal, willst du mich fertig machen? Nein, ich versuche dich aufzuheitern. Auf diese Art von Humor kann ich verzichten. Gibt es etwas anderes, was ich für dich tun könnte? Denk dir was aus. Na gut. Dann verrate ich dir, dass ich keinen BH unter meiner Bluse trage. Wie nett von dir. Aber das habe ich selbst auch schon bemerkt. Ah, dir kann man es heute aber auch wirklich nicht recht machen, oder? Ich weiß nicht, ob Lidis Kerl ihr Herz auf eine ganz besondere Weise berührt oder ihren Verstand in einem geschickten Handstreich ausgeschaltet hat. Ja, er war attraktiv und hatte ein verwegenes, charismatisches Temperament, das ich nicht leiden, ihm aber auch nicht absprechen konnte. Lidis Leben begann sich um diesen Mann zu wickeln, wie ein Kokon, der eine kostbare, gefräßige Raupe behütet. Dummerweise nahm ich die Sache nicht so ernst, dachte mir, Lidi kriegt das im Laufe der Zeit schon hin. Aber da hatte ich mich getäuscht. Mit klopfendem Herzen vernimmst du ihr Rufen. Still, still. Kannst du meinen Namen flüstern hören? Sein Glitzern und Glänzen in ihren Augen. Diese Sirenen. Diese Wassernixen. Diese schillernden Propheten. Wie verdorben ist ihr Herz. Komm zu mir, komm, flüstern sie. Und folge mir. Ich werde dir etwas zeigen, was du noch nie gesehen hast. Dabei lächeln sie verführerisch. Und sie ziehen dich in die Tiefe hinab, um dir die Brust zu zerreißen. Gestern war die Polizei bei mir zu Hause. So ein Zufall, nicht wahr? Erst dieser Anruf, dann die Polizei. Sie haben mir so viele Fragen gestellt, zu meinen Finanzen und so. Du hast die Steuer hinterzogen. Wenn es nur das wäre. Jetzt wäre ich aber neugierig. Gewisse Geschäfte. Und welche? Geldanlagegeschäfte. Zweifelhafte Seriosität, hohe Rendite. Langsam fange ich an, mich zu wundern. Dass ich sowas mache? Nein, dass du es mir erzählst. Du bist der einzige Mensch, mit dem ich drüber reden kann. Ausgerechnet ich? Du kennst mich doch gar nicht so gut. Ich vertraue dir. Weil ich auf der anderen Seite des Bildschirms sitze? Glaubst du, dass ich da keinen Schaden anrichten kann? Nein. Weil du mich verstehst. Riskante Einschätzung. Stella, wir sind füreinander bestimmt. Wenn du das sagst. Lidis Beziehung zu diesem Mann war leidenschaftlich und kopflos. Sie hatte ihm alles verziehen und alles gegeben. Auch Geld. Mehr, als sie sich leisten konnte. Vielleicht wäre alles doch noch gut ausgegangen. Lidi hätte aus diesem bösen Traum aufwachen und wieder zur Vernunft kommen können. Aber an einem Sonntag im Mai hatte er mit ihr Schluss gemacht, ohne Vorwarnung, ohne Begründung und war aus ihrem Leben verschwunden. Als sie erfahren hatte, dass er mit einer anderen Frau fortgezogen ist, da hat sie die Nerven verloren und ist an den Waffenschrank ihres Vaters gegangen. Für den gefüllten Karpfen benötigen wir ein schönes Exemplar. Ja, gehen Sie bitte zu einem guten Fischhändler. Dann brauchen wir eine Zwiebel, Petersilie, Champignons, Butter, Weißbrot, zwei Eier, Salz und, nicht vergessen, Muskat. Wir beginnen damit, den Karpfen von der Rückengräte her auszunehmen. Ungefähr so. Warum machst du eigentlich diese Geschäfte? Na, rate mal. Weil ich Geld brauche. Aber du verdienst doch gut. Restaurant, Fernsehshow, Kochbücher, Küchenschürzen mit deinem Bild drauf, Kochlöffel, die du entworfen hast und was es da sonst noch gibt. Was wohl teure Hobbys? Ja, eher schlechte Angewohnheiten. Auch nicht besser. Das Geld ist mir immer schon zwischen den Fingern zerronnen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei anderen Leuten bleibt es kleben oder es vermehrt sich. Bei mir ist es eben so schnell, wie es hereinkommt, auch schon wieder dahin. Und mit ihm noch eine ganze Menge seiner kleinen Freunde, sodass ich über kurz oder lang immer in Schulden gerate. Und dann musst du dir was einfallen lassen. Du hast es erfasst. Lass mich raten. Frauen, die deine Schulden bezahlen? Na, manchmal. Mexiko? Nur ein einziges Mal. Und jetzt diese Geschäfte. Hast du jemals versucht, das zu ändern? Hätte ich sollen? Naja, war ja nur so eine Idee. Stella. Ich bin trotzdem kein schlechter Mensch. Wirklich nicht? Nein. Nicht so, wie du vielleicht denkst. Ich mache das nicht absichtlich. Ich habe einfach keine Hand für Geld und Frauen. Sie laufen mir zu, fallen mir in die Arme und dann beginnen sie sich aufzulösen. Ich will das nicht. Aber ich kann es nicht verhindern. Selbst wenn ich es versuche. Es ist seltsam. Ich fange an, den Koch zu mögen. Trotz allem. Ich meine nicht, dass er mir auf einmal sympathisch ist, aber ich bin bereit, ihm seine Macken und schlechten Charaktereigenschaften zu verzeihen. Das ist sehr beunruhigend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schließlich habe ich mich auf unsere Beziehung in einer ganz bestimmten Absicht eingelassen. Aber ich fürchte, mit Lidi hat das alles nichts mehr zu tun. Pass auf, was du da machst. Der Essig. Du wirst die Soße verderben, wenn du so viel Essig hineinkippst. Oh, ja. Egal, merkt sowieso keiner. Diese Einstellung ist mir richtig gehend sympathisch. Die könnte von mir sein. Sie ist mir unheimlich. Die Soße? Das ist sehr witzig. Diese Geschichte. Sie wächst mir über den Kopf, Stella. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin nicht ganz bei mir. Das sehe ich. Sie haben beim Sender Wind davon bekommen, dass da was läuft mit der Polizei. Die sind nicht gerade begeistert. Ich werde alles verlieren, wenn es blöd kommt. Das Restaurant, die Kochsendung. Zeit der Fische. Was? Vergiss es. Nun zur Fülle. Man weicht 4 Scheiben Weißbrot in lauwarme Milch ein, dünstet fein geschnittene Zwiebeln, Champignons und Petersilie in Butter und vermischt sie mit dem ausgedrückten Weißbrot. Salz und Muskat dazugeben und die 2 Eier darunter rühren. So. Diese Masse füllen wir nun in den Fisch. Stella, komm her. Ich brauche dich. Du musst nett zu mir sein, bitte. Bin ich doch. Soll ich die Kartoffeln schneiden oder den Salat waschen? Nein, bloß nicht. Setz dich einfach her zu mir. Ja. Bitte noch ein Stück näher. So? Ja, so ist es gut. Ich würde jetzt gerne seine Hand halten. Diese große, leicht behaarte Kochhand. Aber das würde ihn nur vom Kochen abhalten, also verzichte ich drauf und begnüge mich, ihm über den Arm zu streichen. Prompt lässt er das Messer fallen. Nein, nicht vor Schreck, aus Verwirrung. Ich habe zwar meine Bluse vor ihm aufgeknöpft, aber ich habe mich in unserer Beziehung noch nie zu einer Geste der Zärtlichkeit hinreißen lassen. Er lächelt mich an und schiebt behutsam mit dem Zeige- und Mittelfinger die Fülle in den Bauch des Fisches. Ich habe das Gefühl, dass er dabei an mich denkt. Und in diesem Augenblick sind wir beide glücklich. Nehmen Sie nun einen Bindfaden und nähen Sie den Fisch vorsichtig wieder zusammen. Braten Sie ihn dann in der Pfanne leicht an. Gießen Sie mit einem 1/4 Liter Wasser oder Wein, je nachdem, auf. So, und jetzt lassen Sie ihn zugedeckt circa 25 Minuten dünsten. Was stellst du eigentlich mit den Frauen so an? Eine Liste meiner Verfehlungen? Ganz genau. Ist nicht so lang, wie du glaubst. Ach. Ich habe sie manchmal betrogen. Und sonst? Nicht zugehört, wenn sie mir was erzählt haben. Du hast sie ausgenutzt. Wie kannst du sowas behaupten? Hast du die Frauen, mit denen du zusammen warst, überhaupt gemocht? Ja, sicher habe ich sie gemocht, ja. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Du hast ihr Geld genommen. Ich habe es nicht gestohlen. Du hast sie ausgeweidet wie Fische. Sie haben mir das Geld freiwillig gegeben. Ich habe sie nicht mal drum gebeten. Und dann hast du sie gehäutet, entgrätet und fortgeworfen. Sag mal, Stella, was zum Teufel ist denn eigentlich heute los mit dir? Langsam frage ich mich das auch. Langsam verstehe ich nicht, wieso ich hier sitze vor dem Fernseher Tag für Tag und darauf warte, dass ich mich mit dem Koch anlegen kann. Ich verstehe nicht mehr, wieso ich mich wie ein wild gewordener Ringer auf ihn stürze, um ihn zu Boden zu zwingen. Und ich verstehe nicht, wieso ich mir, wenn er zärtlich mit der Fingerspitze über die glänzende, glatte Haut eines Fisches streicht, nichts sehnlicher wünsche, als dass ich ihm alle seine Fehler vergeben könnte. Ich hatte mal eine Freundin, die sich wegen einem Kerl umgebracht hat. Schön blöd. Ja, genau. Der Kerl war so ein Typ wie du. Was willst du damit sagen? Du verstehst schon. Einer, der die Frauen benutzt und unglücklich macht. Das hast du jetzt selbst gesagt. Aber du denkst das von mir. Es ist falsch. Habe ich dich benutzt? Habe ich dich unglücklich gemacht, Stella? Habe ich dir irgendetwas getan? Nein. Also, wieso redest du dann so? Du starrst auf das Wasser, das am Ufer sanft gegen die Steine leckt. Das schlürfende Geräusch von Engelszungen. Aber sonst nichts. Du kannst sie nirgendwo entdecken. Fragst dich, was sie dieses Mal im Schilde führen. Diese fischbäuchigen Irokesen. Diese plappermäuligen Halluzinationen. Diese Orakelfische. Diese Orakelfische. Ausgestorben, die strömenden Gärten. Die kreiselnden Strudel und lauschigen Buchten. Eine Täuschung? Ein Hinterhalt? Ganz bestimmt. Und trotzdem wartest du. Weil du schon einmal da bist. Und weil dir in Wahrheit gar nichts anderes übrig bleibt. Du hast recht. Lass uns nicht streiten. Wir sollten die Zeit, die wir miteinander haben, nicht mit sinnlosem Geplänkel verschwenden. Ich möchte dich berühren. Meine Hand unter dein Hemd gleiten lassen. Ich mache das ganz unauffällig. Ich verspreche es dir. Keiner der Zuschauer wird was bemerken. Ich liebkose sanft deinen Rücken. Stella. Siehst du? So. Stella. Sei still. Stella, es ist aber wichtig. Ich streiche mit meiner Hand über deine Hüften. Lasse meine Finger weiter wandern und weiter. Du greifst dich gut an, das muss ich dir sagen. Na schön. Du hast gewonnen. Ja, das habe ich. Dort unter dem Tisch ist meine freie Zone. Keine Fernsehkameras, keine Fische, keine Polizisten oder Finanzbehörden. Nur du, mein Koch und ich. Acht Uhr. Der Wecker läutet. Ich stehe auf. Paul bleibt noch liegen, während ich ins Bad gehe, mir das Gesicht wasche, die Zähne putze und mich anziehe. Unten in der Küche decke ich den Tisch fürs Frühstück. Ich mache Kaffee und toaste Weißbrot, wie jeden Tag. Und ich warte. Paul kommt herein, küsst mich auf die Stirn und setzt sich zu mir an den Tisch. Mein Herz klopft vor Freude. Ich denke, nach den letzten Monaten bin ich Paul etwas schuldig und ich kann es kaum erwarten, ihm eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Heute habe ich den Toast perfekt hingekriegt. Goldbraun und knusprig. Der gelingt dir doch immer. Reichst du mir bitte mal den Käse herüber? Hier. Danke. Es ist so still heute. Ach ja? Also, du hast den Fernseher nicht an. Jetzt fällt es mir auf. Der Koch, wo ist der verdammte Koch? Verhaftet. Was? Ich habe es gestern Abend in den Nachrichten gehört. Mehrfache Finanz- und Betrugsdelikte. Mal sieh mal einer an. Sie haben die Kochsendung abgesetzt. So ein Glücksfall. Ich werde ihn vermissen. Du wirst es überleben. Ich möchte heute Abend Fisch kochen. Stella, bitte nicht. Warum? Lass uns essen gehen. Ins alte Fischerhaus? Gute Idee, da waren wir lange nicht. Übrigens. Ja? Sag mal. Was denn? Spionierst du mir nach? Paul, bitte. Wie kommst du denn jetzt darauf? Im Wohnzimmer liegt eine Rechnung von einem Detektivbüro. Ach so, ich habe nur ein paar Recherchen angestellt. Ah ja, also. Nicht über dich. Na, dann bin ich ja beruhigt. Noch Kaffee? Gerne. Paul und ich sind seit 16 Jahren verheiratet. Wir wissen, wie wir einander einfache, kleine Freuden bereiten können. Und das ist gut so. Unsere Ehe ist eine verschwiegene Bucht. Ein stiller Winterhafen, in dem zerbrechliche Boote träumend schlafen. Stella und der Koch von Patricia Brooks. Mit Stella, Christiane von Pöllnitz. Koch, Cornelius Obonia. Paul, Roland Koch. Orakel, Silvia Fenz und Gerti Drassel. In der Küche, Lucia Schuppig. Musik, Philipp Scheiner. Tongestaltung, Katharina Böhm und Anna Kunzio. Regieassistenz Valerie Kattenfeld. Regie Eva Garte. Produktion Österreichischer Rundfunk 2010. Am nächsten Sonntag gibt's hier ein Hörspiel von George Bernard Shaw. Sie ist jung, lebenslustig und hat ein Preisausschreiben gewonnen. Sonst wäre sie womöglich für immer in ihrem Dorf geblieben. Jetzt aber leistet sie sich eine Weltreise zu Schiff und legt es darauf an, einen sehr distinguierten und sehr menschenscheuen Mann der Feder in ausufernde Plaudereien zu verstricken. Das geht schwer, denn der Herr schreibt Bücher und nimmt das Leben ernst. Aber die schöne Bauerntochter kann auch stur sein. Und als ihr der in sich gekehrte Grübler eines Tages in ihrem Dorfladen wieder gegenübersteht, gibt sie erst Ruhe, als er das Aufgebot bestellt. Ob das gut geht? Ländliche Werbung, das Hörspiel von George Bernard Shaw, am kommenden Sonntag, also am 21. Juni ab 18 Uhr hier bei MDR Figaro. Und mehr zu unseren Hörspielen, Featuren und Lesungen jederzeit im Netz unter mdrfigaro.de. MDR Figaro. Abendvorschau. Und so geht's weiter nach den 19 Uhr Nachrichten hier bei uns. Um ein heikles Thema soll es gehen in unserem Essay, nämlich um unsauberes Trinkwasser. Weil zum Beispiel pharmazeutische Wirkstoffe in Klärwerken kaum zurückgehalten werden, verursachen sie immer mehr Umweltprobleme und so gelangen sogar Schmerzmittel ins Trinkwasser. Was man dagegen tun könnte, darüber mehr ab 19.05 Uhr. Auf Musik von Johann Sebastian Bach und Arvo Pärt können Sie sich freuen heute in unserem Konzert am Sonntagabend. Ab 19.30 Uhr laden MDR Sinfonieorchester und MDR Rundfunkchor aus Anlass der 1000-Jahr-Feier Leipzigs ein ins dortige Gewandhaus. Solistisch zu erleben in diesem besonderen Konzert unter Leitung von Christian Järvi ist die amerikanische Geigerin Ann Akiko Myers. Die Orgel beim diesjährigen Leipziger Bachfest, sie steht im Fokus bei Klaus Fischer heute ab 22 Uhr. Und die letzten anderthalb Stunden dieses Sonntags, die gehören auch heute wieder unserer Nachtmusik. Dies unser Angebot für Sie nach den 19 Uhr Nachrichten. Und die gibt's gleich.